dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Sel'ger Ruhe, Ort süßer Friede, füllet meine Seele jetzt. Da, wo Gott mit Worte ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Ruhe fand hier mein Gewissen, denn sein Blut, o reicher Quell, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, rein und hell. Und mit süßer Ruhe im Herzen geh ich hier durch Kampf und Leid. Ew'ge Ruhe find ich droben in des Lammes Herrlichkeit. Dort wird ihn mein Auge sehen, dessen Lieb mich hier erquickt, dessen Treue mich geleitet, dessen Gnade mich reich beglückt. Dort besingt des Lammes Liebe seine teure erkaufte Schar, bringt uns Zions sel'ger Ruhe ihm ein ew'ges Loblied dar.